Funkkolleg Musikgeschichte. 28. Kollegstunde. Was ist musikalischer Fortschritt? Die Diskussion in den sozialistischen Ländern. Autor Dr. Frank Schneider. Der dunkle, grübelnde und bohrende Klang dieser Musik gebärdet sich, als wolle er etwas Bedeutungsvolles erzählen. Vielleicht belastet ihn die Frage, was musikalischer Fortschritt sei, denn er hat, wie wir noch sehen werden, damit mancherlei zu tun. Uns aber signalisiert der Klang zunächst die nötige Eingrenzung, die zeitliche, örtliche und personelle Bestimmtheit eines Problems, das sich sinnvoll erörtern lässt, wenn man der Verführung zu abstrakter Spekulation und ahistorischer Dogmatik widersteht. Bei unserem einleitenden Beispiel handelt es sich um den Anfang der 10. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch. Gleich das erste Motiv der Bässe erweist sich als verschlüsselte Form einer Grundgestalt, die das Klanggeschehen aller vier Sätze bestimmt. Wichtig sind vor allem die zunächst latenten Sekundintervalle der sechstönigen Figur. Im zweiten Satz, einem Scherzo, erscheint die sekundhaltige Gestalt in verdichteten, oft wiederholten Varianten. Zu Beginn des dritten Satzes tritt eine neue motivische Version auf, die nun auf bestimmte Tonhöhen fixiert bleibt. Wenig später im gleichen Satz gruppieren sich die Intervalle zu jener endgültigen Gestalt, die sich mit der Tonfolge DSCH als Namenssiegel für Dmitri Schostakowitsch zu erkennen gibt. In dieser tonsymbolischen Konstellation bleibt das Motiv bis zum Schluss des Werkes präsent. Und namentlich im Finale entfaltet es seine unbezwingliche Kraft. Thank you. Es kann nicht bezweifelt werden. Über die zitierende Technik des tönenden Anagramms bringt sich der Autor auch als reales Subjekt ins Spiel. Der latent autobiografische Impuls enthüllt den dokumentarischen Charakter der Sinfonie als ein authentisches Zeugnis der Betroffenheit, von der hier die Rede sein soll. Dieses Werk nämlich ist zugleich schöpferisches Resultat, klingende Kritik und kritisiertes Objekt im Rahmen der wohl folgenschwersten Auseinandersetzung um den Fortschrittsbegriff in der Musik dieses Jahrhunderts. Uns interessiert, was damit unter den konkreten sowjetischen Kunstverhältnissen der Jahre 1948 bis 1953 gemeint und bezweckt war und welche Positionen ein Künstler wie Schostakowitsch dabei bezog. Dass da eine Zeit dramatischer Konflikte, voller Pressionen und Passionen überstanden werden musste, hören wir besonders in den Durchführungspartien des Kopfsatzes der Zehnten. Es dürfte nicht schwer sein, im klingenden Kampf der Gegensätze das Personalmotiv zu erkennen, in einem Zustand des heroischen Einspruchs gegen massive Bedrängungen. Die Uraufführung der Sinfonie Dezember 1953 in Leningrad entfachte stürmische Reaktionen, eine schockierende Mischung aus Begeisterung und Ablehnung, aus befreiendem Jubel und missgünstiger Beklemmung. Man hörte auch damals nicht historisch, sondern aktuell. Eine ästhetische Provokation, die niemand für möglich hielt, inmitten einer politischen Situation, die jedermann betroffen machte. Um aber heute den Gehalt solcher Stellen, wie die eben gehörte, angemessen zu begreifen, das heißt Fragen der kompositionstechnischen Qualität oder Originalität, zu relativieren, muss man wenigstens in groben Zügen das historische Bedingungsgefüge dieser Musik rekonstruieren. Seine nähere Entstehung führt uns zurück zum Jahr 1948. Das Jahr 1948 brachte für die Geschichte der sowjetischen Musik sowie für die musikgeschichtliche Entwicklung auch in den anderen sozialistischen Ländern eine entscheidende Wende. Den Kampf gegen vermeintlichen Formalismus und die verschärfte Orientierung auf sozialistischen Realismus in den Künsten. Wie schon in den 30er Jahren versuchte die sowjetische Kulturpolitik nach dem Krieg, alle Künste auf einen möglichst effizienten Dienst für den Staat, für Partei und Volk zu verpflichten. Andrei Stanow, Mitglied des Politbüros der KPdSU und Stalins Spezialist in Fragen der Kultur, organisierte die entsprechenden Beschlüsse, Kampagnen und Reglementierungen. Den Vorwand, um auch die Musik ins Visier nehmen zu können, lieferte eine Oper des georgischen Komponisten Muradeli, die zwar harmlos folkloristisch klang, aber das politische Missfallen Stalins erregt hatte. Es wurde dort die Sowjetisierung Georgiens seiner Meinung nach fehlerhaft und mit ärgerlichem Lob für den liquidierten Gegenspieler Ordschonikidze dargestellt. Daraufhin lud Stanow Ende Januar 1948 eine Reihe führender Musiker zur informellen Aussprache in den Moskauer Komponistenverband, wobei er die Diskussion sofort auf prinzipielle Probleme des Musiklebens lenkte und geschickt die schwelenden Meinungsverschiedenheiten, Gegnerschaften und ästhetischen Widersprüche zwischen den Anwesenden hervorlugte. Diese Konflikte hatten ihren Ursprung einerseits in den nur oberflächlich geschlichteten ästhetischen Auseinandersetzungen der 20er und 30er Jahre. Andererseits ging es um die gar nicht spezifischen, allzu menschlichen Machtkämpfe zwischen konservativen und progressiven Lagern, zwischen Vertretern der jungen und alten Komponistengeneration sowie zwischen der Gruppe der Arrivierten oder Berühmten und denen, die sich, ob nun zu Recht oder nicht, aus privilegierten Stellungen verdrängt und in den Schatten gestellt sahen. So konnte Stanow mit sogar gutem Gewissen und mit demokratischer Geste den Musikern ihre Unfähigkeit zum Konsens und zur Lösung ihrer Probleme demonstrieren und den längst fälligen Eingriff als Hilfe von außen und oben ankündigen. In seiner Schlussbemerkung aber ließ er keine Zweifel, dass die Zeichen auf Kampf standen. Die formalistische Schule ist von Grund auf falsch. Sie bedeutet die Abkehr von der Volkstümlichkeit der Musik und vom Dienst am Volke zugunsten des Dienstes an den rein individualistischen Empfindungen einer kleinen Gruppe auserwählter Ästheten. Gegen die unechte, unschöne, von idealistischen Empfindungen erfüllte Musik der Formalisten verteidigen wir die natürlichen, schönen, menschlichen Klänge, die gesunden und fortschrittlichen Tendenzen in der sowjetischen Musik. Das Volk hat keinen Bedarf nach einer Musik, die es nicht versteht. Die Komponisten müssen nicht dem Volk, sondern sich selbst Vorwürfe machen. Wenige Tage später, am 10. Februar 1948, veröffentlichte die Pravda jenen gravierenden Beschluss über Muradelis Oper »Die große Freundschaft«, der das Schaffen der bekanntesten sowjetischen Komponisten einer so aggressiven wie pauschalen Kritik unterzog. Zu den namentlich genannten gehörten neben Schostakowitsch auch Prokofjew, Kachaturian, Miaskowski, Schebalin und Popow. Ihre Arbeit sei schädlich und gefährlich, weil sie antidemokratisch konzipiert sei und sich den Massen entfremdet habe. In der Pravda war zu lesen: Diese Musik ist dadurch gekennzeichnet, dass sie die Grundprinzipien der klassischen Musik ablehnt, die Atonalität, Dissonanz und Disharmonie als angeblichen Ausdruck von Fortschritt und Neueratum in der Entwicklung der Musikform propagiert. Auf eine solche höchst wichtige Grundlage musikalischer Werke wie die Melodie verzichtet, konfuse, neuropathische Kombinationen vorzieht, die die Musik in eine Kakophonie, eine chaotische Anhäufung von Tönen verwandeln. Diese Musik riecht stark nach der heutigen modernistischen bürgerlichen Musik Europas und Amerikas, die den Marasmus der bürgerlichen Kultur, die völlige Verneinung der Musikkunst, ihre Ausweglosigkeit widerspiegelt. Indem viele Sowjetkomponisten die besten Traditionen der russischen und westlichen klassischen Musik verschmähten, verloren sie, auf der Jagd nach falsch verstandenem Neuertum in der Musik, die Fühlung mit den Anforderungen und dem künstlerischen Geschmack des Sowjetvolkes, kapselten sich in einem engen Kreis von Fachleuten und musikalischen Feinschmeckern ab, setzten die hohe gesellschaftliche Rolle der Musik herab und schmälerten ihre Bedeutung, die sie auf die Befriedigung des entarteten Geschmacks ästhetelnder Individualisten beschränkten. Soweit das Zitat aus der Pravda. Aufgrund dieses Befundes ergingen dann die eigentlichen Beschlüsse an alle Komponisten und Theoretiker, Schulen und Verwaltungsorgane, unverzüglich die formalistischen Tendenzen zu bekämpfen, die Entwicklung der Sowjetmusik auf realistischen Bahnen zu fördern und überhaupt ein radikales Umdenken in diesem Sinne zu organisieren. Was daraus folgte, war kein scholastischer Disput allein, sondern ein ausgeklügeltes System praktischer Maßnahmen zur Disziplinierung der Betroffenen. In zahllosen Konferenzen und Pressetexten wurde insbesondere Schostakowitsch schonungslos verunglimpft und angeklagt. Sein gesamtes Schaffen, noch kurz zuvor hoch gelobt und viel geehrt, galt nicht nur plötzlich als wertlos, sondern als Inkarnation feindlichen Ungeistes. Er verschwand von den Programmen, verlor Funktionen, Lehrämter und Einkünfte und hatte, wie alle Mitbetroffenen, öffentliche Selbstkritik zu üben. Obwohl es mir schwer fiel, die Urteile über meine Musik und noch mehr die Verurteilung seitens des Zentralkomitees zu hören, weiß ich, dass die Partei recht hat, dass die Partei mein Bestes wünscht und dass ich konkrete Wege suchen und finden muss, die mich zu einem sozialistischen, realistischen, volkstümlichen Schaffen führen werden. Diese neuen Wege nicht zu suchen, vermag ich nicht, denn ich bin ein sowjetischer Künstler und bin in einem sowjetischen Lande erzogen worden. Ich soll und will den Weg zum Herzen des Volkes finden. Tatsächlich suchte Schostakowitsch in dieser für ihn äußerst kritischen Situation nach einem schöpferischen Ausweg, während alle gewichtigen Werke, die er konzessionslos gleichwohl weiter komponierte, im Verborgenen blieben. Um den offiziellen Wünschen nach einem lang vermissten Musterbeispiel ebenso wohlklingender wie mitreißender Musik zu entsprechen, griff er gleichsam auf seine Seconda Pratica, sein populäres Vokabular für Theater und Film, zurück. Sei es, dass er wirklich rehabilitiert sein wollte, sei es aus taktischen Erwägungen oder auch aus Lust am Können nach vorgegebenem Maß, seine erste Antwort auf den Beschluss lieferte er 1949 mit dem Oratorium Das Lied von den Wäldern, eine Folge von 7 Gesängen über den Schutz von Kulturland vor Wüstenwinden, im gefälligsten Ton russischer Romanzen und Scherzweisen, aber endend mit einem fugierten, glorios gesteigerten Hymnus auf Stalin. Wenn wir verstehen wollen, warum es zu den umstürzenden Ereignissen des Jahres 1948 kam, welche Wertvorstellungen da wirksam wurden oder begründen, wieso etwa die zuletzt gehörte Musik besonders fortschrittlich galt, dann müssen wir uns mit einigen Grundbestimmungen der sowjetischen Kulturpolitik und des offiziellen ästhetischen Denkens beschäftigen. Lenins Überzeugung, dass die Kunst dem Volke gehöre und die Künstler dessen Bedürfnissen entsprechen müssten, gehörte stets zu den tragenden Prämissen sozialistischer Kulturarbeit. Aber in der Praxis des ersten Jahrzehnts nach der Oktoberrevolution verstand man den Fortschritt in dieser Richtung als offenes Experiment, das die Freiheit künstlerischer Entscheidung einschloss, also auch die Unverzichtbarkeit avantgardistischer Entdeckungen. Das änderte sich Anfang der 30er Jahre, als im verschärften Klima der internationalen Politik der Aufbau des Sozialismus nur in diesem einen Land nach härtester, einheitlicher Planung und unter dem Diktat eines Mannes forciert wurde. In dieses Konzept, das man als welthistorischen Fortschritt alternativ zum Verfall der kapitalistischen Welt begriff und es zum Gesamtwillen des ganzen Volkes erklärte, fügte man die Künste ein. Man billigte ihnen Fortschrittlichkeit nur noch in dem Maße zu, wie sie die gesellschaftliche Bewegung unmittelbar zu illuminieren und zu bejubeln verstanden. Bald verdichteten sich Stalins geflügelte Worte, dass diese wahrhaft neue Kunst sozialistisch im Inhalt und national in der Form sein und der Künstler der Ingenieur der menschlichen Seele werden müsse, zu Leitmotiven eines theoretischen Programms, das als sozialistischer Realismus figurierte und Gesetzeskraft erlangte. Künstlerische Freiheit hieß fortan Einsicht in die Notwendigkeit eines Kanons von Geboten und Verboten. Sie wurden zwar nie exakt definiert, aber reichten hin, um aus der entstehenden Verwirrung und in einem Klima des Misstrauens das Recht der Partei zu klärenden Eingriffen und Kontrollen zu begründen. Das System der Kategorien und Kriterien sozialistisch-realistischer Kunst unterlag wechselnd engeren oder großzügigeren Interpretationen, je nach politischen Erwägungen oder Bedürfnissen. Gegen Ende der 30er Jahre wurde ein erbarmungsloser Kampf gegen alle experimentellen Neuerungen geführt. Und auch Schostakowitsch wurde das erste Mal rüde gemaßregelt. Aber in der Zeit des großen Vaterländischen Krieges gestattete und nutzte man erhebliche Spielräume individueller Äußerung, weil ein breiter und freiwilliger Konsens die Kräfte der Verteidigung mobilisieren half. Nach dem Kriege aber kehrte die Kulturpolitik zu ihrer alten ideologischen Unversöhnlichkeit zurück. Ja, sie entwickelte erst jetzt jenen perfekten und perfiden Dirigismus, der den Künsten jede autonome Regung verbot und eine Entwicklung ihrer Techniken, Gehalte und Funktionen auf Jahre hinaus hemmte. Es wäre aber falsch, diese Epoche, die so fest mit Stahnows Namen, im Namen Stalins, verknüpft ist, nur unter dem Gesichtspunkt von Machtgelüsten und irrationaler Willkür zu beurteilen und zu verurteilen. Die Reglementierung der Künste resultierte damals auch aus der konkreten politischen Situation der Sowjetunion, den unerhörten Anstrengungen beim Wiederaufbau der Wirtschaft, zur inneren gesellschaftlichen Homogenisierung nötigend und den außenpolitischen Ängsten im Soge des Kalten Krieges, zur extremen Abwehr westlicher Einflüsse drängend. Hier wirken Vorgänge und Hintergründe für die Musikbeschlüsse von 1948, die einer gewissen Zwangsläufigkeit nicht entbehren, ohne deswegen ruhmvoll zu sein. Kurzum, man dachte sich eine vorwiegend vokale, konfliktlos schöne und reibungslos funktionierende Musik. Sie sollte sich als harmonisches Bündnis zwischen Kunst, Partei und Volk, als befreiender, geschichtsmächtiger Sieg des Kollektivgeistes über den zerstörerischen Individualismus dem Rest der Welt präsentieren. Künftiges Lustwandeln, wie der sechste Satz aus Schostakowitschs Lied von den Wäldern heißt, malt eine solche Idylle der zwangsweisen Verblendung, die sogleich begierig als vollkommenes Muster des neuen Stils akklamiert und propagiert wurde. Schostakowitsch und seine mitbeschuldigten Kollegen sahen sich in einem fast ausweglosen Labyrinth von Anklagen, Verdächtigungen und Drohungen gefangen. Nur durch die richtigen musikalischen Antworten durften sie sich befreien. Während ausländische Beobachter diese Kampagne für eine innersowjetische Angelegenheit hielten, ging man aber dort in die außenpolitische Offensive und versuchte, die Prinzipien sozialistisch-realistischer Musik international durchzusetzen. In Prag wurde vom 20. bis 29. Mai 1948 ein zweiter internationaler Kongress der fortschrittlichen Komponisten und Musikwissenschaftler veranstaltet. Man diskutierte die gesellschaftliche Lage der Musik, vor allem in der westlichen Welt, ausgiebig, aber keineswegs einheitlich. Einstimmig wurden jedoch ein Aufruf und eine Resolution verabschiedet, deren sowjetische Handschrift unverkennbar ist. Das Dokument, das unter anderem von Tichon Grenikow, Boris Jarustowski, Denis Sparta, Ellen Busch, Hans Eisler, Antonin Sichra und Sofia Lissa unterzeichnet wurde, bemüht sich durchaus um sachliche Analyse und konsensfähiges Problembewusstsein, jedoch nicht um gesellschaftstheoretische Fundierung oder ideologische Differenzierung. In diesem Dokument heißt es: Die erfolgreiche Überwindung der Krise der Musik scheint uns unter folgenden Bedingungen möglich zu sein. Erstens, wenn sich die Komponisten dieser Krise bewusst werden und auf Tendenzen des extremen Subjektivismus verzichten und die Musik zum Ausdruck neuer, großer und fortschrittlicher Ideen und Gefühle der breiten Massen und alles dessen wird, was in der gegenwärtigen Ära fortschrittlich ist. Zweitens, wenn sich die Künstler in ihren Werken fester mit den nationalen Kulturen ihrer Länder verbinden und sie gegen die falschen kosmopolitischen Tendenzen verteidigen, weil ein echter Internationalismus in der Musik nur das Ergebnis der Entwicklung ihres nationalen Charakters sein kann. Dieses merkwürdige Dokument wurde zwar nicht, wie von sowjetischer Seite geplant, zur theoretischen Plattform eines weltumspannenden Musikerverbandes, aber es bildete immerhin eine Art Gründungsurkunde für die administrative Regulierung musikalischer Entwicklungen in allen sozialistischen Ländern. Im Rahmen der bürgerlichen Kultur andererseits verfochten insbesondere die verschiedensten avantgardistischen Richtungen einen Fortschrittsbegriff, der wesentlich an Vorstellungen von fortschreitender künstlerischer Autonomie, individueller Entscheidungsfreiheit, kritischer Aufklärung und Konsumverweigerung geknüpft blieb. Der Sinn solcher neuen Musik lag dialektisch in ihrer sozialen Dysfunktionalität, in der radikalen Zuspitzung von Problemen, die der sozialistische Realismus glaubte, entweder einfach ignorieren oder gewaltsam liquidieren zu können. Die Gegensätze schienen unversöhnlich, wie die geschichtsnotorische musikästhetische Dauerpolemik zeigt, die sich vor allem am Moskauer Beschluss und an der Prager Deklaration entzündete. Neben vielen kritischen Stimmen, man denke an René Leibowitz, Bertrand Russell oder sogar Brecht, war es vor allem Theodor W. Adorno, der in seinem Aufsatz »Die gegängelte Musik« vom Sommer 1948 scharf reagierte und dabei das avantgardistische Fortschrittskonzept besonders deutlich artikulierte. Die Proklamation geht davon aus, dass Musik und Musikleben unserer Zeit in einer tiefen Krise stünden. Der Begriff der Krise lässt sich aber nicht von der Ökonomie auf die Kultur übertragen. Ziel wäre eine krisenlose Gesellschaft, nicht eine krisenlose Kultur. Die Herstellung eines spannungslosen Zustands des Bewusstseins und von Produkten, die diesem entsprechen, würde nur die Verblendung verstärken. Es war Aufgabe der Kunst, seit es überhaupt eine entwickelte Tauschgesellschaft gibt, der immer weiter fortschreitenden institutionellen Umklammerung des Lebens zu opponieren und ihr ein Bild des Menschen als eines freien Subjektes entgegenzuhalten. Im unfreien Zustand aber ist Kunst des Bildes der Freiheit mächtig, nur in der Negation der Unfreiheit. Sie spottet des Aufrufs zum Positiven. Das kommandierte Unwillkürliche ist komisch. Funktion der Kunst ist es nicht, ein Zahnrad im Getriebe abzugeben, sondern eines Zustands sich zu erwehren, in dem alles nur für irgendetwas funktioniert. Unter administrativer Kontrolle, dem Eingriff Ranküne erfüllter Zensoren ausgeliefert, wird Kunst gerade durch ihre vollendete Zweckmäßigkeit zwecklos, durch ihre reibungslose Vergesellschaftung gesellschaftlich falsch. Während die Resolution sich gebärdet, als liege ihr die Rettung der Musik am Herzen, wirkt sie daran mit, sie zu lähmen. Adornos theoretische Polemik mag bestechen, aber sie trägt nicht. Die Vorstellung von avantgardistischer Opposition ist, an der Wirklichkeit gemessen, ein Trugbild. Und ein Zerrbild ist die Unterstellung, sozialistische Kunst bilde sich durch totale Anpassung an die Kommandos der Apparate. Der entscheidende Unterschied zwischen Kunst im Kapitalismus und im Sozialismus besteht darin, dass sie dort nur scheinbar frei den unvernünftigen Zwängen des Marktgesetzes unterworfen wird, während sich hier die meisten Künstler dem demokratischen Impuls und sozialen Auftrag der Kunst keineswegs verweigern. Freilich wehren sie sich auch gegen unsachliche Bevormundung. Und in diesem Punkte trifft Adornos Anklage die Intentionen selbst solcher Komponisten, die, wie etwa Schostakowitsch, seinen philosophischen Grundsätzen oder ästhetischen Konsequenzen scharf widersprochen hätten. Immerhin war Schostakowitsch, der ziemlich rasch dem Aufruf zum Positiven entsprach, auch der Erste, der ihm entschieden widersprach. Er konzipierte seine 10. Sinfonie als ein Bekenntnis zum Widerstand gegen alle schönfärberische Schablone, gegen den Zwang zum konfliktlosen Pathos, und er verteidigte mit ihr das Recht auf subjektive Stellungnahme und auf die rückhaltlose Darstellung von Konflikten, die daraus sich ergeben. Eine solche tragische Passion hatte der extrem ausgedehnte Kopfsatz seiner Sinfonie thematisiert. Ihm folgt ein extrem kurzer, ein böser Höllenreigen höchst unseliger Geister. Musik wird hier in ihrer rasenden, schlagenden Wildheit, ihrer aggressiven Gewalt und brutalen Lautheit zu einem Sinnbild des Negativen, einer kollektivistisch organisierten Kraft, die jede individuelle Regung unterdrückt. Entscheidender als die Enthüllung in Solomon Wolkows Schostakowitsch-Memoiren, der Komponist habe hier ein Charakterporträt Stalins gezeichnet, wird als kompositionstechnischer Vorgang die Deformation, die Verzerrung und Fragmentierung jenes grundlegenden Personalmotivs, das jegliche Selbstständigkeit preisgeben muss. Im Übrigen ähnelt das Hauptthema des Satzes so sehr dem Beginn des Vorspiels zu Mussorgskis Boris Godunow, dass eine zitierende Absicht sehr wahrscheinlich ist. Mussorgsky? Und Schostakowitsch? Die anschwellende Stimme des Volkes erscheint bei Schostakowitsch in gepresster, gestauchter Gestalt in den Bläsern und sie wird beständig von den scharfen Attacken der Streicher vorangetrieben. Wenn der Komponist den stalinistischen Weltlauf verklagt, dann resümiert er doch auch seine eigene zeitweilige Funktion als ein Zahnrad im Getriebe zugleich selbstkritisch mit. Thank you. Als der Komponist im Sommer und Herbst 1953 die Sinfonie ausformte, herrschten trotz Stalins Tod im März jenes Jahres noch immer ungebrochen die offiziellen Maximen von 1948. Schostakowitsch versuchte zwar, den fortan geltenden Maßstäben durch eine Reihe von eingängigen Gelegenheitswerken zu entsprechen, aber als Sinfoniker, der er im Kern doch war, zog er es vor, mehrere Jahre lang zu schweigen, und zwar nicht zuletzt aus Respekt vor den Traditionen dieser Gattung. Während die 10. nach ihrer sensationellen Uraufführung unter Jewgeni Mrawinski auch international begeistert aufgenommen wurde, organisierte der sowjetische Komponistenverband eine lang und öffentlich geführte Diskussion um das Werk, in der sich ablehnende und zustimmende Meinungen einigermaßen die Waage hielten. Die Meisterschaft Schostakowitschs und die große Qualität der Musik wurden voll anerkannt. Dies war für sich genommen schon ein Sieg der Vernunft, ein praktischer Fortschritt, den nur einige dogmatische Musikologen desavouierten. Viktor Vanslov, ein offizieller Theoretiker des militanten Realismus, präzisierte diese neueste formalistische Verirrung wie folgt. Die tiefe Pseudopsychologie der Sinfonie Schostakowitschs ist derart, dass sie den Ausdruck verschiedener Schattierungen des menschlichen Leidens, Entsetzens, der Düsterkeit oder aber grotesker und karikaturistischer Bilder anstrebt. In den Sinfonien Schostakowitschs gibt es weder Heldentum noch Bilder der Natur und der Liebe. Die Welt ist keineswegs so, wie Schostakowitsch sie zeichnet. Die 10. Sinfonie ist eine von Grund auf falsche Widerspiegelung der grundsätzlichen Probleme des Lebens. Den Hauptvorwurf seiner Gegner, er schriebe eine unrealistische, weil dunkle, dissonante und pessimistische Musik, entkräftete Schostakowitsch mit ebenso unangreifbarer Wahrheit wie unangreifbarer Würde, indem er den obligatorischen Ideengehalt einfach benannte. Er habe die Gedanken und das Empfinden der Menschen wiedergeben wollen, die den Frieden lieben, die für ihn leiden und kämpfen. Den Frieden lieben und nach Frieden streben, das bedeutet nicht idyllische Beschaulichkeit und passives Warten auf Stille und Ruhe. Streben nach Frieden, Liebe zur Menschheit und zu ihrer großen Kultur, das bedeutet Arbeit, Schaffen, Kampf. Wie der Komponist diese allgemeinen Überlegungen musikalisch aufschlüsselte, ob und inwieweit er wirklich in konkreten programmatischen Bildern dachte, das erfuhren seine Zeitgenossen von ihm nicht. Er beschränkte sich auf rein formale Erörterungen mit einem Anflug von Selbstkritik. Die Sinfonie besteht aus 4 Sätzen. Wenn ich den ersten Satz kritisch betrachte, sehe ich, dass es mir nicht gelang, das zu schaffen, wovon ich seit langem träume, ein echtes Sonaten-Allegro. Im ersten Satz meiner Sinfonie gibt es mehr langsame Tempi, mehr lyrische Episoden als heldenhaft dramatische und tragische, ähnlich wie in den ersten Sätzen der Sinfonien Beethovens, Tschaikowskis, Borodins und anderer Komponisten. Der zweite Satz entspricht, wie mir scheint, im Großen und Ganzen meinen Absichten und nimmt im Zyklus der Sätze den Platz ein, der ihm zugedacht war. Obwohl dieser Satz, insbesondere wenn man ihn mit dem ersten und dem dritten, aber auch dem vierten vergleicht, die ziemlich lang sind, vielleicht doch zu kurz geraten ist. Demzufolge wurde hier die zyklische Konstruktion etwas gestört. Was aber den dritten Satz anbetrifft, so möchte ich meinen, dass hier die Grundidee ganz gut realisiert wurde, obwohl es auch in diesem Satz einige Längen gibt, während anderswo umgekehrt etwas fehlt. Im Finale ist die Einleitung etwas zu lang, obgleich ich beim letzten Hören zu dem Schluss kam, dass sie ihre Funktion erfüllt und mehr oder weniger zur Ausgewogenheit des ganzen Satzes beiträgt. Im Grunde persifliert Schostakowitsch nur die Einwände einer Kritik, die sich realistisch dünkte, aber formalistisch verhielt, indem sie immer eine irgendwie völlig andere, bessere Komposition haben wollte, anstatt sich konkret mit der vorliegenden auseinanderzusetzen. Zwar hat Schostakowitsch damals sogar Änderungen, Verbesserungen, Erweiterungen versprochen, jedoch keine einzige Note mehr verändert oder hinzugefügt. Was er namentlich im dritten Satz ausdrücken wollte, war zur Zeit der Entstehung überhaupt kaum zu bereden und nur im vieldeutigen Ambiente von Instrumentalmusik sagbar. Das sinfonische Allegretto enthüllt das Personalmotiv nun vollends aus seiner anfänglichen Verpuppung, indem es als konstante und nicht mehr unterdrückbare Klangfigur DSCH, Schostakowitschs Initialen, in den Mittelpunkt des klanglichen Geschehens rückt. Damit ist eindeutig die biografische Betroffenheit jenes melancholischen, klagenden, aber auch heftig aufbegehrenden Tons ausgedrückt, der diesen expressiven, retrospektiven Satz beherrscht. Nichts ist dafür kennzeichnender als der 12-mal wiederkehrende, gleichsam mahnende Ruf des Horns, der zum Zitat der schweren Einleitung der Sinfonie führt und allmählich der Struktur integriert wird, während diese ihrer Auflösung entgegengeht. Dieser zunächst befremdliche Hornruf wie aus der Ferne erinnert wiederum an eine besondere Stelle aus Mussorgskis Boris, wenn der Mönch Pimen vor dem Zaren erscheint, um die falsche Anmaßung seiner Herrschaft zu enthüllen, kündigt ihn folgende signalhafte Wendung an. Die letzten Töne der Melodie, die übrigens in Schostakowitschs Neuinstrumentierung der Oper dem Horn übertragen sind, entsprechen dem Hornruf der Sinfonie. Er kann sicher auch hier als Stimme der Wahrheit, der gewissenhaften, unerbittlichen Chronistenpflicht interpretiert werden. Im Verlauf der Sinfonie bildet dieser enthüllende Augenblick das Gleichnis für jene wiedergefundene Identität des Komponisten, der sich seiner Verantwortung bewusst wird und sich unter kein entfremdendes Gesetz mehr beugen lässt. Vollends entfaltet sich der prüfende Gestus und der emanzipatorische Grundgedanke der Sinfonie im Finale. Es beginnt mit einer nochmals langsamen Einleitung voller rezitativischer Nachdenklichkeit, wechselt aber unvermittelt in einen fröhlichen, ja flotten und Kessenklang über. Motivik, Rhythmik und Kolorit knüpfen an die Intonationen russischer Folklore, an das Klima von Estraden und Pionierkapellen an, als wolle der Komponist, Ende gut, alles gut, doch noch seinen bequemen Frieden mit dem probaten Katalog ästhetischer Normen machen. Aber natürlich ist das Kopf über der Musik ins Fahrwasser rundlaufender Fröhlichkeit kein konzeptioneller Fauxpas, sondern die genau kalkulierte Pointe dieser Sinfonie. Denn hier, wie auch in anderen sinfonischen Werken, wird der musikantische Schwung zu einem kritischen Darstellungsmittel. Er zeigt Fröhlichkeit als Veranstaltung, er demonstriert Lustigkeit als künstliches Getriebe. Schostakowitsch arbeitet seit seinen Anfängen ähnlich parodistisch, indem er populäres Material, Elemente klassischer Musik oder den Ton unkünstlerischer Unterhaltsamkeit aufgreift. Im sinfonischen Kontext soll das nunmehr zugeeignete, durch allerlei technische Manipulationen wie melodische Überformung, rhythmische Zuspitzung oder outrierte Instrumentation gleichwohl befremdlich bleiben. Das Finale der 10. Sinfonie lässt darüber hinaus die inszenierte Heiterkeit ohnehin nicht lange vorhalten. Regelwidrig bricht der musikalische Ablauf mitten in zwei, wenn sich der nochmals herbeizitierten Musik des zweiten Satzes mit ihrer rohen Gewalt das DSCH-Motiv nicht minder gewaltsam entgegenstemmt und dann bis zum Schluss des Werks als beherrschender Kontrapunkt präsent bleibt. Die unbeugsame Individualität als Pfahl im Fleische der willigen Kollektivität. Diese Musik, auch wenn sie mehrdeutig bleiben muss, sagt uns doch das eine recht deutlich. Selbst in seiner 10. Sinfonie verfolgte Schostakowitsch nicht die Absicht, den sozialistischen Realismus in der Musik oder sein durchaus produktives Verhältnis zu ihm grundlegend in Frage zu stellen. Er wollte ihm nur jene Aspekte der Vernunft zuführen, die er gegen seinen eigenen Begriff verdrängt und verleugnet hatte. Das ist der Anspruch auf wahrhaftige, also widerspruchsvolle Aneignung der Welt in den spezifischen, auch relativ autonomen Formen der Kunst. Und es ist das Recht des Künstlers, seinem eigenen Talent und Vermögen entsprechend die Gegenstände, Gestaltungsmittel und Zweckbestimmungen frei zu wählen. Diesem Recht, das in der sowjetischen Kunst zeitweilig vollkommen suspendiert war, hat Schostakowitsch dort für die Musik unter Schwierigkeiten und mit viel persönlichem Risiko wieder zur Geltung verholfen. Er trug dazu bei, dass sich der Spielraum der schöpferischen Individualität weitete, dass künstlerische Ansprüche und Interessen der Künstler auch unter den Bedingungen sozialistischer Musikpolitik zunehmend wieder berücksichtigt werden mussten. Und er hat schließlich mitbewirkt, dass sich die theoretischen Maximen selbst verändern und kritisieren, zugunsten einer Wirklichkeit, die inzwischen ebenfalls kritisierbar geworden ist und in der sich verantwortlich, furchtlos und weltoffen komponieren lässt. Sie hörten die 28. Kollegstunde zum Funkkolleg Musikgeschichte. Was ist musikalischer Fortschritt? Von Dr. Frank Schneider. Das Thema der 29. Kollegstunde: Bekehrung, Verrat, Entwicklung. Strawinskys Wendung zur Zwölftonmusik von Dr. Giselher Schubert.